Der Kampf um Troja, das trojanische Pferd, die List des Odysseus, die Aktionen der Helden Achill und Hektor, all das ist ja auch schon in die Popkultur eingegangen. Immer wieder versuchen zum Beispiel Filmregisseure, die Ereignisse im Krieg um Troja in bombastische Historienfilme zu verwandeln, mit wechselndem Erfolg, würde ich mal sagen. Bei uns auf RBB Kultur können Sie seit gestern in unserer Lesung die wenige Jahre alte Neuübersetzung des Originals hören, die Ilias von Homer. Unsere Lesung in 58 Teilen. Diese Lesung werden wir immer wieder mit Hintergrundgesprächen begleiten mit zwei Ilias-Experten. Zum einen mit der Altphilologin Güborg Uhlmann von der Technischen Universität Nürnberg. Jetzt im Studio. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ja, guten Abend. Und zum anderen mit dem Altphilologen und Lyriker Dirk-Uwe Hansen von der Universität Greifswald. Von dort aus Greifswald auch zugeschaltet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Güborg Uhlmann, fangen wir mal mit Ihnen an. Erstmal für alle, die in der Ilias, sagen wir mal, nicht so sattelfest sind. Worum geht's eigentlich? Ja, das sagt gleich der erste Vers. Es geht um den Zorn des Achill. Aber gemeint ist damit nicht, es geht darum, wie Achill immer zornig ist oder dass er immer zornig ist, dass sein Zorn sein zweites Wesen ist, sondern es wird erzählt wird eine ganz bestimmte einzelne Geschichte. Als Achill einmal, nämlich im 10. Jahr des Trojanischen Krieges, auf Agamemnon zornig wurde, also auf Agamemnon, den Heeresführer der Griechen, den Anführer der Griechen, als dieser ihm aus einem ganz bestimmten Grund Unrecht getan hat. Okay, also eine ganz bestimmte einzelne Handlung erzählt. Okay, und dann geht es aber auch los, ne, mit Achill, was er dann tut. Herr Hansen, sehen Sie das auch so, diese Fokussierung auf den Zorn des Achill? Es gibt ja auch andere Deutungsmöglichkeiten. Ja, es geht ja vor allem dann, wie Sie sagen, damit los, dass er nichts tut. Das ist ja das Faszinierende dabei, dass die Handlung der Ilias dadurch ausgelöst wird, dass Achill, von dem jeder weiß, dass er eigentlich diesen Krieg ja zu Ende bringen könnte, sich eben aus dem Geschehen zurückzieht. Aber ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch tatsächlich, dass das natürlich Absicht von Homer ist, dass er das, dass er die Ilias anfangen lässt mit dem Wort Zorn. Ja. Und ich glaube auch, dass das ist, ich weiß es, ich kenne auch die anderen Interpretationen, aber der Zorn des Achills ist auch für mich der Zorn, den Achill empfindet gegenüber Agamemnon. Okay. Und der dieser eine Auslöser ist, das ja. Finde ich sehr schön formuliert. Da wir gerade bei dieser Szene sind, würde ich sagen, wir hören mal einen Ausschnitt daraus, den wir vorbereitet haben, nämlich aus unserer Lesung Folge 2, Agamemnon und Achill streiten sich. Ihm erwiderte drauf der oberste Herr Agamemnon: Wirklich, dies alles, Alter, hast du ganz richtig gesprochen. Aber der Mann da will über allen anderen stehen, alle will er beherrschen und über alle Gebieten, alle herumkommandieren, was mancher, so denk ich, nicht hinnimmt. Ihm aber fiel ins Wort der göttergleiche Achilleus: Wirklich, ja, ein Feigling und Jämmerling würde ich heißen, gäb ich in jeder Sache dir nach, was auch immer du vorbringst. Anderen magst du solches befehlen, mir aber erteile keinerlei Weisung. Ich werde dir, denk ich, nicht mehr gehorchen. Ach, ist schon toll. Wenn Christian Brückner das liest, finden Sie auch? Ja. Ja, ne? Klingt einfach super. Die Frage ist aber, Güborg Uhlmann, warum streiten sich die beiden eigentlich so? Worum geht's denn hier? Sind es Eitelkeiten zwischen Anführern und Männern oder worum geht's? Es ist ein ganz konkreter Anlass. Agamemnon gibt die Beute, die er erbeutet hat, die Priestertochter Chryses nicht zurück, obwohl der Apollo-Priester Chryses darum bittet. Und alle anderen Griechen sagen, er müsste sie zurückgeben. Und Achill gerät sozusagen in diese Handlung des Agamemnon hinein. Und das Tolle an diesem ersten Gesang ist, dass es immer wieder Haltepunkte in diesem dialogischen Geschehen zwischen Agamemnon und Achill gibt, wo sich das immer weiter hochschaukelt, dass die beiden zornig aufeinander werden, dass Achill zornig wird auf Agamemnon, der ihm Unrecht tut. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass diese Handlung wieder zurückgenommen wird. Immer wieder die Möglichkeit, auszusteigen aus dieser Zorneshandlung. Und das passiert im ersten Gesang, dass uns das dargestellt wird, wie Agamemnon Achill Unrecht tut, ihm etwas wegnimmt, was ihm zukommt, oder etwas wegnehmen will, was ihm zukommt, und Achill darüber übermäßig zornig wird und deshalb von dem Kampf zurücktritt. Ist das gekränkte Eitelkeit? Es ist das Gefühl, Unrecht zu erleiden. Achill ist der größte Kämpfer der Griechen vor Troja. Er reißt sozusagen alles raus für die Griechen, Ohne ihn ist Agamemnon im Kampf nichts. Und das wissen alle, das weiß eigentlich auch Agamemnon. Mhm. Aber in dieser Situation missachtet er es, weil er gekränkt ist, weil er sich zurückgesetzt fühlt, auch von Achill, der immer wieder darauf pocht, dass er eben der beste Kämpfer ist. Herr Hansen, ich finde ja, aber das ist jetzt tatsächlich meine private Meinung, dass Homer in der Ilias es geschafft hat, unglaublich starke Charaktere, also gewissermaßen schon so Typisierungen zu entwerfen, mhm, von Königinnen und Königen, von Helden und Kriegern, die mal ausrasten oder mal lieben. Finden Sie das auch, dass das so einer der Punkte ist, an dem wir anknüpfen können? Ja, das ist ja faszinierend, dass Homer so Situationen, also wenn wir diese Situation uns angucken, wir haben einen weniger kompetenten Anführer, wir haben einen Untergebenen, der eigentlich der kompetentere ist, ohne den das ganze Projekt nicht funktionieren würde. Das ist ja so eine Ausgangssituation. Wir haben das im Seminar, haben wir das die Feuerwehrmann Sam Situation genannt oder Kommissario Brunetti oder diese Geschichte wird ja immer wieder erzählt vom Untergebenen, der eigentlich alles viel besser kann. Und die Geschichte kann super gut ausgehen, wenn das harmonisch abläuft. Und hier erleben wir eben im ersten Gesang der Ilias, dass dieser harmonische Ablauf in dieser Konstellation nicht mehr gewährleistet ist. Aber geht es hier auch um menschliche Schwächen? Weil das sind ja einfach zwei Kerle, die dann nicht miteinander klarkommen. Der eine will der Chef sein, der andere ist es eigentlich und kann nicht zurücktreten. Wenn beide sich vernünftig verhalten würden, gäbe es diesen Konflikt vielleicht nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, und das ist natürlich auch total toll geschildert bei Homer, dass Agamemnon macht ja diesen Konflikt fast absichtlich auf, hat man den Eindruck. Natürlich ist es der übermäßige Zorn des Achill, der dazu führt, aber Agamemnon hätte ja es viel eher in der Hand, einfach darauf zu verzichten, jetzt Achill seine Briseis wegzunehmen. Und man kriegt immer wieder das Gefühl, dass Agamemnon das auch nicht ertragen kann. Ja. Ich finde das Schönste für mich, so eine ganz kleine Geschichte, ist, dass Achill eine Versammlung einberuft und in dieser Versammlung muss Agamemnon sich dann das, ne, so ein bisschen so ein Alpha-Männchen verhalten. Da muss dann Agamemnon natürlich irgendwie auftrumpfen, weil er sonst ja geradezu von Achill vorgeladen worden wäre. Ja, wenn ich kurz ergänzen darf, also ich sehe das auch so, Herr Hansen, es ist so, dass Agamemnon müsste sich nicht so verhalten, aber Achill auch nicht. Also Agamemnon, es ist gar nicht sicher, dass Agamemnon diese Drohung, die er zuerst ausspricht, er würde eines der Beutestücke wegnehmen. Vielleicht das des Achill, vielleicht das des Odysseus. Vielleicht würde er es gar nicht tun. Aber Achill pocht darauf, er greift das auf und sagt, jetzt hast du wieder etwas gesagt, was zu dem passt, wie du mich immer behandelst. Du setzt mich immer zurück, willst mir immer etwas nehmen, was mir eigentlich zusteht. Das heißt, hier greift Achill sozusagen etwas auf, was vielleicht gar nicht Wirklichkeit geworden wäre. Und umgekehrt auch, wie Sie sagen, Achill setzt etwas fort, Agamemnon setzt etwas fort, was Achill vielleicht gar nicht in diesem Ausmaß, in dieser Maßlosigkeit weiter betrieben hätte. Das ist eine Verletzungsgeschichte eigentlich schon, die beiden hier fortschreiben. Ne? Und wenn sie es nicht täten, wäre es für alle besser. Kommen wir mal auf die Neuübersetzung zu sprechen. In unserer Lesung ist ja die Übersetzung der Ilias von Kurt Steinmann zu hören, erschien 2017. Ganz grundsätzlich, Herr Hansen, was macht eine gute Homer-Übersetzung aus? Sie haben eine Viertelstunde Zeit. Nein. Ich glaube, eine gute Übersetzung ist eine, der man auch anmerkt von vornherein, dass sie etwas, was Wieland mal gesagt hat, als er seine Lukian-Übersetzung veröffentlicht hat, hat er gesagt, die wird vielleicht, wenn alles gut läuft, 50 Jahre lang halten. Also eine gute Übersetzung ist eine Übersetzung, die jemand macht und weiß, dass sie irgendwann abgelöst werden wird von einer anderen Übersetzung und die sich deswegen an die Zeitgenossen wendet und nicht den Anspruch hat, jetzt das endgültige deutsche Wort zu Homer zu sein. Mhm. Das, glaube ich, macht eine gute Übersetzung aus. Und Frau Ullmann, würden Sie das auch so sehen? Und ist vor allen Dingen diese Übersetzung dann eine langgültige? Ich glaube, eine Sache muss man besonders beachten. Es gibt ja eine Besonderheit, aus moderner Sicht eine Besonderheit dieses Gedichtes. Es ist nämlich ursprünglich ein mündlich gedichtetes, ein mündlich komponiertes Gedicht, das Homer gedichtet, das in einer langen Dichtertradition stehend. Diese Dichter hießen Aoidoi, das heißt Sänger auf Griechisch. Die haben mündlich ihre Gedichte aus dem Stegreif komponiert. Und so sind diese Verse gebaut, rhythmisch gegliedert gebaut, mit vielen Wiederholungen, mit vielen Stücken, die man wiederholen kann, die sich wiederholen in der gesamten Struktur. Und dadurch damit noch mal eine Betonung setzen, ja. Eine Betonung setzen, aber eben auch es möglich machen, so zu dichten. Und Homer steht sozusagen am Ende dieser Tradition. Und das ist natürlich in einer metrisch gebundenen Übersetzung viel besser nachzubilden, diese Wiederholungsrhythmen. Übrigens auch, so eine metrisch gegliederte Rede hat es ja an sich, dass sie Geschwindigkeiten abbilden kann. Denn die griechische Metrik hat es an sich, dass sie Längen und Kürzen miteinander in ein bestimmtes Verhältnis setzt. Das heißt, durch viele kurze Silben wird die Erzählung beschleunigt, durch lange Silben wird sie verlangsamt. Und so kann man viele Stimmungen, Emotionen und Geschwindigkeiten abbilden. Und wenn das einer Übersetzung gelingt, dann ist es natürlich noch besser, als wenn es eine Prosa-Übersetzung ist. Heißt, wir sollten die Ilias von Homer auf jeden Fall nicht lesen, sondern hören? Ja, also ursprünglich waren das ja gesungene Gedichte. Insofern sind wir näher dran, wenn wir sie hören, als wenn wir sie lesen. Es war auch ursprünglich für ein Hörpublikum, nicht für ein Lesepublikum geschrieben. Aber man lernt natürlich auch vieles, wenn man im Lesen noch einmal nachvollziehen kann. Gerade wenn ich diesen ersten Gesang anschaue, wenn man das noch mal nachvollzieht, ist das für uns moderne Leser jedenfalls auf jeden Fall ein Gewinn, es auch noch mal nachzulesen. Herr Hansen, ich würde Sie gerne als Altphilologen und Lyriker ansprechen. Ne? Also in beidem sozusagen, in beiden Berufungen, würde ich mal sagen. Welche Bedeutung hat Homers Ilias für Sie in beiderlei Hinsicht? Als Altphilologe für Altphilologinnen und Altphilologen hat Homer natürlich eine Bedeutung, die kann man gar nicht überschätzen. Das ist natürlich klar, weil alle, selbst diejenigen von uns, die sich gar nicht mit Homer beschäftigen, beschäftigen sich mit Texten, bei denen Homer als Hintergrund immer vorhanden ist. Und man kommt natürlich nicht an ihm vorbei. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so Eigenarten des homerischen Dichtens gibt, die für uns immer noch nicht wirklich, also nachahmen hatte, ist ja sowieso ein tauber Begriff, aber die es lohnt zu studieren, sagen wir so, um selber den Umgang mit Sprache für sich selbst besser zu lernen. Auch mit den Tempi, mit den Dynamiken, von denen Frau Ullmann gerade gesprochen hat. Ja, also das ist, ich finde zum Beispiel auch, also warum ich auch, ich habe sonst manchmal Vorbehalte gegen metrisch gebundene Übersetzungen, aber bei Homer gerade habe ich sie nicht. Weil ich auch das schon finde, dass diese metrisch gebundene, wenn man es liest, dann liest man sich quasi eigentlich im Kopf vor. Also das Lesen ist viel näher am Hören bei diesen metrisch gebundenen Übersetzungen und das ist sehr schön. Aber was tatsächlich für jemanden, der mit Sprache umgeht, an Homer studierenswert und betrachtenswert ist, finde ich, ist die unglaubliche Ökonomie im Einsatz sprachlicher Mittel, die er hat und die Fähigkeit oder dass er sich das traut, manchmal Bilder zusammenzuschneiden, die man vielleicht nicht erwarten würde. Also gerade diese wechselnden Tempi, einer bohrt dem anderen seinen Speer durch den Leib und dann erzählt Homer davon, wo die Pappel gewachsen ist, aus deren Holz dieser Speer gebaut. Und das macht er, das hält die ganze Handlung auf, aber er erzählt es trotzdem so unglaublich ökonomisch, dass man nicht das Gefühl hat, da schwafelt einer, sondern das ist einfach extrem präzise und gehört an der Stelle auch hin. Und sowas machen zu können, was Homer tatsächlich mit großer Meisterschaft macht, das einfach zu gucken, wie das geht. Lohnt es sich. Und das führt mich zu meiner letzten Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort an Sie beiden. Ich habe so den Eindruck, Altphilologinnen sollte man das nicht fragen, sollte man nicht drum bitten, aber egal, ich tue es trotzdem, wenn es denn geht. Frau Ullmann, kurze Antwort. Was Homer, Ilias heute, was sagt uns Zeitgenossen? Also was können wir daraus entnehmen? Was können wir vielleicht lernen? Ist immer so ein komisches Wort, ne? Aber was macht das? Na, es ist ja so, dass die Handlung der Ilias, die ist ja viel früher als die zeitgenössischen Hörer dieses dieses Epos. Sie handelt ja in mykenischer Zeit. Und so ist, war auch für die ursprünglichen Hörer schon die Handlung ganz weit weg. Aber die Art, wie die Charaktere miteinander umgehen, wie die Charakterzeichen, Sie haben darauf eben angespielt, wie die Charakterzeichen so differenziert ist, wie menschliche Konflikte gelöst werden, wie die Redefähigkeit dafür eingesetzt wird, miteinander auszukommen, miteinander etwas gemeinsam zu schaffen. Das ist etwas, was auch über die Zeiten hinweg gelernt werden kann. Das ist das, wie man Homer lesen kann. Und immer, wenn man Homer liest, das ist das Großartige an ihm, entdeckt man wieder etwas Neues, was man auf sein eigenes Handeln oder auch auf gegenwärtige Probleme heute anwenden kann. Denn solche Konflikte kennen wir natürlich zuhauf. Herr Hansen hat es eben gerade schon erwähnt, nicht nur in der Literatur, sondern überall gibt es solche Konflikte und gibt es auch solche Verhärtungen, wie sie in der Ilias geschildert werden. Und Herr Hansen, Ihre Schlussworte? Ich versuche es kurz zu machen. Sie machen es mir schwer. Was mich heutzutage gerade, oder was ich glaube, warum man Homer heutzutage lesen sollte, ist, wir haben hier jemanden, der einen Konflikt, einen mörderischen, einen unglaublich ekelhaften Konflikt, der auch in geradezu mörderischer Weise ausgetragen wird, beschreibt und der es schafft, dabei keine Position zu beziehen. Wir wissen die ganze Zeit nicht, ob Homer die Griechen oder die Trojaner gut findet oder ob er einen von beiden irgendwie den Sieg oder die Niederlage gönnt. Und so mit solchen Ereignissen umgehen zu können und so davon berichten zu können, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die heutzutage vielen fehlt. Herr Hansen, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön und schönen Abend nach Greifswald. Dankeschön, bis bald. Und Frau Uhlmann, auch Ihnen schönen Berliner Abend, ne, gegenüber im Studio. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen. Die beiden Altphilologen Güburg Uhlmann und Dirk Uwe Hansen, sie werden uns in den nächsten Wochen immer wieder begleiten durch unsere Lesung auf RBB Kultur. Wir werden immer wieder mit ihnen über Homer und über sein Epos sprechen. Homers Ilias, seit gestern unsere neue Lesung, immer Montag bis Freitag, 11.10 Uhr und dann 22.30 Uhr. Und alle Folgen finden Sie natürlich auch auf unserer Website rbbkultur.de und natürlich auch in unserer neuen RBB Kultur App. Jetzt habe ich das auch noch untergebracht.